Die Jungfrau von Orleans, eine romantische Tragödie von Friedrich von Schiller. Zweiter Aufzug, 5. bis 10. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 5. Auftritt. Englische Soldaten fliehen über die Bühne. Hierauf Talbot. 1. Das Mädchen, mitten im Lager. 2. Nicht möglich, nimmermehr. Wie kam sie in das Lager? 3. Durch die Luft, der Teufel hilft ihr. 4. und 5. Flieht, flieht, wir sind alle des Todes. Gehen ab. Talbot kommt. Sie hören nicht, sie wollen mir nicht stehn. Gelöst sind alle Bande des Gehorsams, als ob die Hölle ihre Legionen verdammter Geister ausgespien, reißt ein Taumelwahn den Tapfern und den Feigen gehirnlos fort. Nicht eine kleine Schar kann ich der Feinde Flut entgegenstellen, die wachsend, wogend in das Lager dringt. Bin ich der einzig Nüchterne, und alles muß um mich her in Fiebers Hitze rasen? Vor diesen fränkschen Weichlingen zu fliehen, die wir in 20 Schlachten überwunden. Wer ist sie denn, die unbezwingliche, die Schreckensgöttin, die der Schlachten Glück auf einmal wendet und ein schüchtern Heer von feigen Rehn in Löwen umgewandelt? Eine Gauklerin, die die gelernte Rolle der Heldin spielt, soll wahre Helden schrecken? Ein Weib entreißt mir allen Siegesruhm. Soldat stürzt herein. Das Mädchen, flieh, flieh, Feldherr! Talbot stößt ihn nieder. Flieh zur Hölle, du selbst! Den soll dies Schwert durchbohren, der mir von Furcht spricht und von feiger Flucht. Er geht ab. 6. Auftritt. Der Prospekt öffnet sich. Man sieht das englische Lager in vollen Flammen stehen. Trommeln, Flucht und Verfolgung. Nach einer Weile kommt Montgomery. Montgomery, allein. Wo soll ich hinfliehen? Feinde ringsumher und tot. Hier der ergrimmte Feldherr, der mit drohendem Schwert die Flucht versperrend uns dem Tod entgegentreibt. Dort die fürchterliche, die verderblich um sich her wie die Brunst des Feuers raset, und ringsum kein Busch, der mich verberge, keiner Höhle sichrer Raum. O wär ich nimmer über Meer hieher geschifft, ich Unglückselger! Eitler Wahn betörte mich, wohlfeilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, und jetzo führt mich das verderbliche Geschick in diese blut'ge Mordschlacht. Wär ich weit von hier daheim, noch an der Severn blühendem Gestad, im sichern Vaterhause, wo die Mutter mir in Gram zurückblieb und die zarte, süße Braut. Johanna zeigt sich in der Ferne. Weh mir, was seh ich? Dort erscheint die Schreckliche. Aus Brandes Flammen, düster leuchtend, hebt sie sich, wie aus der Hölle Rachen ein Gespenst der Nacht, hervor. Wohin entrinn ich? Schon ergreift sie mich mit ihren Feueraugen, wirft von fern der Blicke Schlingen, nimmer fehlend, nach mir aus. Um meine Füße, fest und fester, wirret sich das Zauberknäuel, das sie gefesselt, mir die Flucht versagen. hinsehn muß ich wie das herz mir auch dagegen kämpfe nach der tödlichen gestalt johanna tut einige schritte ihm entgegen und bleibt wieder stehen sie naht ich will nicht warten bis die grimmige zuerst mich anfällt bittend will ich ihre knie umfassen um mein leben flehn sie ist ein weib ob ich vielleicht durch tränen sie erweichen kann indem er auf sie zugehen will tritt sie ihm rasch entgegen siebter auftritt johanna montgomery johanna du bist des todes eine britsche mutter zeugte dich montgomery fällt ihr zu füßen halt ein furchtbare nicht den unverteidigten durchbohre weggeworfen hab ich schwert und schild zu deinen füßen sink ich wehrlos flehend hin laß mir das licht des lebens nimm ein lösegeld reich an besitztum wohnt der vater mir daheim im schönen lande wallis wo die schlängelnde Severn durch grüne Auen rollt den Silberstrom und 50 Dörfer kennen seine Herrschaft an. Mit reichem Golde löst er den geliebten Sohn, wenn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt. Johanna. Betrogner Tor, verlorner! In der Jungfrau Hand bist du gefallen, die verderbliche, woraus nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ist. Wenn dich das Unglück in des Krokodils Gewalt gegeben oder des gefleckten Tigers Klauen, wenn du der Löwenmutter junge Brut geraubt, du könntest Mitleid finden und Barmherzigkeit. Doch tödlich ist's, der Jungfrau zu begegnen, denn dem Geisterreich, dem strengen, unverletzlichen, verpflichtet mich der furchtbar bindende Vertrag, mit dem Schwert zu töten alles Lebende, das mir der Schlachtengott verhängnisvoll entgegenschickt. Montgomery. Furchtbar ist deine Rede, doch dein Blick ist sanft, nicht schrecklich bist du in der Nähe anzuschauen. Es zieht das Herz mich zu der lieblichen Gestalt. O, bei der Milde deines zärtlichen Geschlechts fleh ich dich an, erbarme meiner Jugend dich. Johanna. Nicht mein Geschlecht beschwöre, nenne mich nicht Weib. Gleichwie die körperlosen Geister, die nicht frein auf irdsche Weise, schließ ich mich an kein Geschlecht der Menschen an. Und dieser Panzer deckt kein Herz. Montgomery. O bei der Liebe heilig waltendem Gesetz, dem alle Herzen huldigen, beschwör ich dich. Daheim gelassen hab ich eine holde Braut, schön wie du selbst bist, blühend in der Jugend Reiz, sie harret weinend des geliebten Wiederkunft. O, wenn du selber je zu lieben hoffst und hoffst, beglückt zu sein durch Liebe, trenne grausam nicht zwei Herzen, die der Liebe heilig Bündnis knüpft. Johanna. Du rufest lauter irdisch fremde Götter an, die mir nicht heilig noch verehrlich sind. Ich weiß nichts von der Liebe Bündnis, das du mir beschwörst, und nimmer kennen werd ich ihren eiteln Dienst. Verteidige dein Leben, denn dir ruft der Tod. Montgomery. o so erbarme meiner jammervollen eltern dich die ich zu haus verlassen ja gewiß auch du verließest eltern die die sorge quält um dich johanna unglücklicher und du erinnerst mich daran wie viele mütter dieses landes kinderlos wie viele zarte kinder vaterlos wie viel verlobte bräute witwen worden sind durch euch auch englands mütter mögen die verzweiflung nun erfahren und die tränen kennenlernen die frankreichs jammervolle gattinnen geweint montgomery o schwer ist's in der fremde sterben unbeweint johanna wer rief euch in das fremde land den blühenden fleiß der felder zu verwüsten von dem heimschen herd uns zu verjagen und des krieges feuerbrand zu werfen in der städte friedlich heiligtum ihr träumtet schon in eures herzens eitelm wahn den freigebornen franken in der knechtschaft schmach zu stürzen und dies große land gleichwie ein boot an euer stolzes meerschiff zu befestigen ihr toren frankreichs königliches wappen hängt am throne gottes eher rißt ihr einen stern vom himmelwagen als ein dorf aus diesem reich dem unzertrennlich ewig einigen der tag der rache ist gekommen nicht lebendig mehr zurückgemessen werdet ihr das heilge meer das gott zur länderscheide zwischen euch und uns gesetzt und das ihr frevelnd überschritten habt montgomery läßt ihre hand los o ich muß sterben grausend faßt mich schon der tod johanna stirb freund warum so zaghaft zittern vor dem tod dem unentfliehbaren geschick sieh mich an sieh ich bin nur eine jungfrau eine schäferin geboren nicht des schwerts gewohnt ist diese hand die den unschuldig frommen hirtenstab geführt doch weggerissen von der heimatlichen flur vom vaters busen von der schwestern lieber brust muß ich hier ich muß mich treibt die götterstimme nicht eignes gelüsten euch zu bitterm harm mir nicht zur freude ein gespenst des schreckens würgend gehn den tod verbreiten und sein opfer sein zuletzt denn nicht den tag der frohen heimkehr werd ich sehn noch vielen von euren werd ich tödlich sein noch viele witwen machen aber endlich werd ich selbst umkommen und erfüllen mein geschick erfülle du auch deines greife frisch zum schwert und um des lebens süße beute kämpfen wir montgomery steht auf nun wenn du sterblich bist wie ich und waffen dich verwunden kann's auch meinem arm beschieden sein zur höll dich sendend englands not zu endigen in gottes gnädge hände leg ich mein geschick ruf du verdammte deine höllengeister an dir beizustehen wehre deines lebens dich er ergreift schild und schwert und dringt auf sie ein kriegerische musik erschallt in der ferne nach einem kurzen gefechte fällt montgomery achter auftritt johanna allein dich trug dein fuß zum tode fahre hin sie tritt von ihm weg und bleibt gedankenvoll stehen erhabne jungfrau du wirkst mächtiges in mir du rüstest den unkriegerischen arm mit kraft dies herz mit unerbittlichkeit bewaffnest du in mitleid schmilzt die seele und die hand erbebt als bräche sie in eines tempels heil'gen bau den blühenden leib des gegners zu verletzen schon vor des eisens blanker schneide schaudert mir doch wenn es not tut alsbald ist die kraft mir da und nimmer irrend in der zitternden hand regiert das schwert sich selbst als wär es ein lebend'ger geist neunter auftritt ein ritter mit geschloßnem visier johanna ritter verfluchte deine stunde ist gekommen dich sucht ich auf dem ganzen feld der schlacht verderblich blendwerk fahre zu der hölle zurück aus der du aufgestiegen bist johanna wer bist du den sein böser engel mir entgegenschickt gleich eines fürsten ist dein anstand auch kein brite scheinst du mir denn dich bezeichnet die burgundsche binde vor der sich meines schwertes spitze neigt ritter verworfne du verdientest nicht zu fallen von eines fürsten edler hand das beil des henkers sollte dein verdammtes haupt vom rumpfe trennen nicht der tapfre degen des königlichen herzogs von burgund johanna so bist du dieser edle herzog selbst ritter schlägt das visier auf ich bin's elende zittre und verzweifle die satanskünste schützen dich nicht mehr du hast bis jetzt nur schwächlinge bezwungen ein mann steht vor dir zehnter auftritt dunois und la hire zu den vorigen dunois wende dich burgund mit männern kämpfe nicht mit jungfrauen la hire wir schützen der prophetin heilig haupt erst muß dein degen diese brust durchbohren burgund nicht diese buhlerische circe fürcht ich noch euch die sie so schimpflich hat verwandelt erröte bastard schande dir la hire daß du die alte tapferkeit zu künsten der höll erniedrigst den verächtlichen schildknappen einer teufelsdirne machst komm her euch allen biet ich's der verzweifelt an gottes schutz der zu dem teufel flieht sie bereiten sich zum kampf johanna tritt dazwischen johanna haltet inne burgund zitterst du für deinen buhlen vor deinen augen soll er dringt auf dunois ein johanna haltet inne trennt sie la hire kein französisch blut soll fließen nicht schwerter sollen diesen streit entscheiden ein andres ist beschlossen in den sternen auseinander sag ich höret und verehrt den geist der mich ergreift der aus mir redet dunois was hältst du meinen aufgehobnen arm und hemmst des schwertes blutige entscheidung das eisen ist gezückt es fällt der streich der frankreich rächen und versöhnen soll johanna stellt sich in die mitte und trennt beide teile durch einen weiten zwischenraum zum bastard tritt auf die seite zu la hire bleib gefesselt stehen ich habe mit dem herzoge zu reden nachdem alles ruhig ist was willst du tun burgund wer ist der feind den deine blicke mordbegierig suchen dieser edle prinz ist frankreichs sohn wie du dieser tapfre ist dein waffenfreund und landsmann ich selbst bin deines vaterlandes tochter wir alle die du zu vertilgen strebst gehören zu den deinen unsere arme sind aufgetan dich zu empfangen unsere knie bereit dich zu verehren unser schwert hat keine spitze gegen dich ehrwürdig ist uns das antlitz selbst im feindeshelm das unsers königs teure züge trägt burgund mit süßer rede schmeichlerischem ton willst du sirene deine opfer locken arglist'ge mich betörst du nicht verwahrt ist mir das ohr vor deiner rede schlingen und deines auges feuerpfeile gleiten am guten harnisch meines busens ab zu den waffen dunois mit streichen nicht mit worten laß uns fechten dunois erst worte und dann streiche fürchtest du vor worten dich auch das ist feigheit und der verräter einer bösen sache johanna uns treibt nicht die gebieterische not zu deinen füßen nicht als flehende erscheinen wir vor dir blick um dich her in asche liegt das engelländsche lager und eure toten decken das gefild du hörst der franken kriegstrommete tönen gott hat entschieden unser ist der sieg des schönen lorbeers frisch gebrochnen zweig sind wir bereit mit unserm freund zu teilen o komm herüber edler flüchtling komm herüber wo das recht ist und der sieg ich selbst die gottgesandte reiche dir die schwesterliche hand ich will dich rettend herüberziehn auf unsre reine seite der himmel ist für frankreich seine engel du siehst sie nicht sie fechten für den könig sie alle sind mit lilien geschmückt lichtweiß wie diese fahn ist unsre sache die reine jungfrau ist ihr keusches sinnbild burgund verstrickend ist der lüge trüglich wort doch ihre rede ist wie eines kindes wenn böse geister ihr die worte leihn so ahmen sie die unschuld siegreich nach ich will nicht weiter hören zu den waffen mein ohr ich fühl's ist schwächer als mein arm johanna du nennst mich eine zauberin gibst mir künste der hölle schuld ist frieden stiften haß versöhnen ein geschäft der hölle kommt die eintracht aus dem ew'gen pfuhl hervor was ist unschuldig heilig menschlich gut wenn es der kampf nicht ist ums vaterland seit wann ist die natur so mit sich selbst im streite daß der himmel die gerechte sache verläßt und daß die teufel sie beschützen ist aber das was ich dir sage gut wo anders als von oben konnt ich's schöpfen wer hätte sich auf meiner schäfertrift zu mir gesellt das kind'sche hirtenmädchen in königlichen dingen einzuweihn ich bin vor hohen fürsten nie gestanden die kunst der rede ist dem munde fremd doch jetzt da ich's bedarf dich zu bewegen besitz ich einsicht hoher dinge kunde der länder und der könige geschick liegt sonnenhell vor meinem kindesblick und einen donnerkeil führ ich im munde burgund lebhaft bewegt schlägt die augen zu ihr auf und betrachtet sie mit erstaunen und rührung wie wird mir wie geschieht mir ist's ein gott der mir das herz im tiefsten busen wendet sie trügt nicht diese rührende gestalt nein nein bin ich durch zaubers macht geblendet so ist's durch eine himmlische gewalt mir sagt's das herz sie ist von gott gesendet johanna er ist gerührt er ist's ich habe nicht umsonst gefleht des zornes donnerwolke schmilzt von seiner stirne tränentauend hin und aus den augen friede strahlend bricht die goldne sonne des gefühls hervor weg mit den waffen drücket herz an herz er weint er ist bezwungen er ist unser schwert und fahne entsinken ihr sie eilt auf ihn zu mit ausgebreiteten armen und umschlingt ihn mit leidenschaftlichem ungestüm la hire und dunois lassen die schwerter fallen und eilen ihn zu umarmen. Ende von zweiter Aufzug.